Herodes und Mariamne. Eine Tragödie von Friedrich Hebbel. Ich bin zurück, Herodes. Wie steht's in Alexandrien? Ich sprach, Antonius. Ein wunderlicher Anfang. Du sprachst, Antonius? Ich bin's gewohnt, dass meine Boten vorgelassen werden. Du bist der Erste, der es nötig findet, mir zu versichern, dass ihm das gelang. Es ward mir schwer gemacht. Man wies mich ab, hartnäckig ab. Doch wie man mich auch trieb, ich wich nicht von der Stelle, nicht einmal, als die Soldaten mir den Imbiss boten und, da ich ihn verschmähte, spotteten. Am Ende glückte mir, was einem Klügern sogleich geglückt wäre, bei ihm vorzukommen. Doch war's schon Nacht, und anfangs musste ich glauben, er hätte mich rufen lassen, um den Spaß der höhnenden Soldaten fortzusetzen, denn wie ich eintrat, fand ich einen Kreis von Trinkern vor, die sich auf Polstern streckten. Doch überzeugte ich mich bald, dass ich mich irrte. Denn er tat beim Trinken alle Staatsgeschäfte ab. Er nannte Magistrate, ordnete dem Zeus das Opfer an, vernahm Auguren und sprach die Boten, wie sie eben kamen. Nicht mich allein. Und dann? Als endlich an mich die Reihe kam und ich den Brief ihm überreichte, den ich für ihn hatte, da warf er ihn, anstatt ihn zu eröffnen, verächtlich seinem Schreiber hin und ließ ein Bild durch seinen Mundschenk bringen. Dieses sollt ich betrachten und ihm sagen, ob ich es ähnlich fände oder nicht. Das war das Bild? Des Aristobulus, des hohen Priesters, der so rasch ertrank. Es war ihm längst durch deine Schwiegermutter, durch Alexandra, die mit ihm verkehrt, schon zugeschickt. Doch er verschlang's mit Gier, als hätte er es niemals noch erblickt. Ich stand verwirrt und schweigend da. Er sprach, als er dies sah, die Lampen brennen wohl zu düster hier, und griff nach deinem Brief, steckt ihn in Brand und ließ ihn vor dem Bild langsam verflackern wie ein weißes Blatt. Kühn, selbst für ihn. Doch es geschah im Rausch. Ich rief, was machst du da? Du hast ihn ja noch nicht gelesen. Er erwiderte, ich will Herodes sprechen. Das bedeutet's. Er ist bei mir verklagt auf Tod und Leben. Nun sollte ich sagen, wie der hohe Priester gestorben sei. Und als ich ihm erzählte, beim Baden hab der Schwindel ihn gepackt, da fuhr er drein, gepackt, ja, ja, das ist das rechte Wort. Der Schwindel hatte Fäuste. Und ich vernahm, verzeihst du's, wenn ich's melde, dass man in Rom nicht glaubt, der Jüngling sei ertrunken, sondern dass man dich bezichtigt, du habest ihn durch deine Kämmerer ersticken lassen in dem tiefen Fluss. Dank, Alexandra, Dank. Jetzt winkt er mir zu gehen und ich ging. Doch rief er mich noch einmal um und sprach, du bist die Antwort auf meine erste Frage mir noch schuldig, drum wiederhole ich sie. Gleicht dieses Bild dem Toten? Und als ich gezwungen nickte, gleicht Mariamne denn auch ihrem Bruder? Gleicht sie dem Jüngling, der so schmählich starb? Ist sie so schön, dass jedes Weib sie hasst? Und du? Ich sprach, ich wüsste nichts davon, denn niemals anders als verschleiert hätte ich die Königin gesehen. Und das ist wahr. Wie Mariamne. Aber dazu lache ich, denn davor werde ich mich zu schützen wissen. Und welchen Auftrag gab er dir für mich? Gar keinen. Wenn ich einen Auftrag hätte, so hätte ich dir dies alles nicht erzählt. Nun schien's mir nötig. Wohl. Du eilst sogleich zurück nach Alexandrien mit mir und darfst die Königsburg nicht mehr verlassen. Ich werde auch in der Burg mit keinem reden. Ich glaub's. Wer stirbt den Tod am Kreuz auch gern? Jetzt geh und ruf die Königin zu mir. Nun gilt's. Noch einmal, hätte ich bald gesagt, allein ich sehe kein Ende ab. Ich gleiche dem Mann der Fabel, den der Löwe vorn, der Tiger hinten packte, dem die Geier mit Schnäbel und mit Klauen von oben drohten und der auf einem Schlangenklumpen stand. Gleich viel. Ich wehre mich so gut ich kann und gegen jeden Feind mit seiner Waffe, das sei von jetzt mir Regel und Gesetz. Wie lange es dauern wird, mich soll's nicht kümmern, wenn ich nur bis ans Ende mich behaupte und nichts verliere, was ich mein genannt. Die Königin! Marianne! Du kommst mir nur zuvor, ich wollte... Durch den Person den Dank für deine wunderbaren Perlen holen. Ich wies dich zweimal ab. es noch einmal versuchen, ob ich meinen Sinn gewendet. Das wäre für einen Mann zu viel gewesen. Und ganz gewiss zu viel für einen König. Oh nein, ich kenne meine Pflicht. Und da du seit meines Bruders jähem Tod mich jeden Tag so reich beschenkst, als wirbest du neu um mich, so komme ich auch endlich und zeige dir, dass ich erkenntlich bin. Ich sehe es. Zwar weiß ich nicht, wie du es mit mir meinst. Du schickst für mich den Taucher hinunter in das dunkle Meer. Und wenn sich keiner findet, der um blanken Lohn des Leviathans Ruhe stören will, so tust du deine Kerker auf und gibst dem Räuber den verwirkten Kopf zurück, damit er dir die Perlen fischt für mich. Man soll mit allem wuchern, denke ich. Warum nicht mit verfallenen Menschen leben? Oh, dass er nicht die blutigen Hände hätte. Ich sage ihm nichts. Denn was er auch getan, spricht er davon, so scheint es wohlgetan. Und schrecklich wäre es doch, wenn er mich zwänge, den Brudermord zu finden wie das andere. Notwendig, unvermeidlich, wohlgetan. Du schweigst? So soll ich reden. Wohl von Perlen. Wir sprachen ja bis jetzt von Perlen nur. Von Perlen, die so rein sind und so weiß, dass sie sogar in blutigen Händen nicht den klaren Glanz verlieren. Nun, du häufst sie sehr bei mir. Verdrießt es dich? Mich nicht. Doch hast du eine Schwester, Salome. Und diese? Nun, wenn sie mich morden soll, so fahr nur fort, das Meer für mich zu plündern. Sonst gib dem Taucher endlich Ruhe. Ich stehe schon hoch genug in ihrer Schuld. Du siehst mich zweifelnd an. Doch, doch. Als ich vorm Jahr im Sterben lag, da hat sie mich geküsst. Es war das erste und das einzige Mal. Ich dachte gleich, das ist dein Lohn dafür, dass du von hinnen gehst. So war es auch. Ich aber täuschte sie, denn ich genas. Nun habe ich ihren Kuss umsonst und das vergaß sie nicht. Ich fürchte sehr, sie könnte sich dran erinnern, wenn ich sie besuchte, und böte sie mir statt gewürzten Weins auch im Kristall unschuldiges Wasser dar. Ich ließe selbst dies Wasser unberührt. Zwar würde das nichts heißen, denn Wasser ist mir jetzt nicht mehr, was es mir sonst gewesen. Ein mildes Element. Es flößt mir Schauder ein und füllt mich mit Entsetzen, seit es den Bruder mir verschlungen hat. Ich denke stets, im Tropfen wohnt das Leben, doch in der Welle wohnt der bittere Tod. Dir muss es noch ganz anders sein. Warum? Weil du durch einen Fluss verleumdet wirst, der seine eigene grausam tückische Tat dir aufzubürden wagt. Doch fürchte ihn nicht, ich widerspreche ihm. In der Tat? Ich kann's. Die Schwester lieben und den Bruder töten. Wie wäre das zu vereinen? Doch vielleicht. Wenn solch ein Bruder selbst aufs Töten sinnt und man nur dadurch, dass man ihm begegnet, ja, ihm zuvorkommt, sich erhalten kann, wir sprechen hier vom Möglichen. Und weiter, wenn er an sich zwar arglos, sich zur Waffe in Feindeshänden machen lässt, zur Waffe, die tödlich treffen muss, wenn man sie nicht zerbricht, bevor sie noch geschwungen wird? Wir sprechen hier vom Möglichen. Doch denke ich, in allen diesen Fällen wird die Schwester als Weib aus schuldiger Liebe zum Gemahl, als Tochter ihres Volks aus heiliger Pflicht, als Königin aus beiden sagen müssen, es ist geschehen, was ich nicht schelten darf. Du konntest mich in Jericho nicht küssen. Du wirst es können in Jerusalem. Und wenn der Kuss dich doch gereuen sollte, so höre, was dich mir versöhnen wird. Ich habe ihn zum Abschied mir genommen. Und dieser Abschied kann für ewig sein. Für ewig? Ja. Antonius lässt mich rufen, doch ob auch wiederkehren, weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Weil ich nicht weiß, wie hart mich deine Mutter bei ihm verklagte. Gleichviel, ich werde es erfahren. Eins nur muss ich aus deinem Munde wissen. Wissen muss ich, ob ich und wie ich mich verteidigen soll. Ob du... Nein, Marianne, frag nicht. Du kennst den Zauber, der mich an dich knüpft. Du weißt, dass jeder Tag ihn noch verstärkte. Du musst es ja empfinden, dass ich jetzt nicht für mich kämpfen kann, wenn du mir nicht versicherst, dass dein Herz noch für mich schlägt. Du schweigst. Oh, schweige nicht. Ich fühle es wohl, dass dies Bekenntnis keinem König ziemt. Er sollte nicht im allgemeinen Los der Menschheit unterworfen, sollte nicht im Innern an ein Wesen außer sich, er sollte nur an Gott gebunden sein. Ich bin es nicht. Als du vor einem Jahr im Sterben lagst, da ging ich damit, um mich selbst zu töten, dass ich deinen Tod nur nicht erlebte. Und dies weißt du nun. Ein anderes wisse auch. Wenn ich einmal, ich selbst, im Sterben läge, könnte ich tun, was du von Salome erwartest, könnte ein Gift dir mischen und im Wein dir reichen, damit ich deinem Tod noch sicher bin. Wenn du das tätest, würdest du genesen. Oh nein, ich teilte ja mit dir. Du aber sprich, ein Übermaß von Liebe wie dieses wäre, könntest du's verzeihen. Wenn ich nach einem solchen Trunk auch nur zu einem letzten Wort nach Odem hätte, so fluchte ich dir mit diesem letzten Wort. Im Feuer dieser Nacht hat sich ein Weib mit ihrem toten Mann verbrannt. Man wollte sie retten, doch sie sträubte sich. Dies Weib verachtest du, nicht wahr? Wer sagt dir das? Sie ließ ja nicht zum Opfertier sich machen. Sie hat sich selbst geopfert. Das beweist, dass ihr der Tote mehr war als die Welt. Und du und ich? Wenn du dir sagen darfst, dass du die Welt mir aufgewogen hast, was sollte wohl noch in der Welt mich halten? Die Welt. Die Welt hat manchen König noch und keiner ist darunter, der mit dir den Thron nicht teilte, der nicht deinetwegen die Braut verließ und das Weib verstieß. Und wer ist am Morgen nach der Hochzeitsnacht? Ist Kleopatra tot, dass du so sprichst? Du bist so schön, dass jeder, der dich sieht, an die Unsterblichkeit fast glauben muss, mit welcher sich die Pharisäer schmeicheln. So schön, dass... Ja, und wissen, dass du stirbst. Aus Liebe stirbst, um dem, der dir voranging, nachzueilen und dich in einer Sphäre, wo man ist und nicht mehr ist, ich stell mir das so vor, als letzter Hauch zum letzten Hauch zu mischen. Das wäre freiwilligen Todes wert. Das hieße jenseits des Grabes, wo das Grauen wohnt, noch ein Entzücken finden. Marianne, darf ich dies hoffen? Oder muss ich fürchten, dass du... Antonius hat nach dir gefragt. Man stellt auf Taten keinen Schuldschein aus, viel weniger auf Schmerzen und auf Opfer, wie die Verzweiflung zwar, ich fühle sie bringen, doch nie die Liebe sie verlangen kann. Leb wohl! Leb wohl. Ich weiß, du kehrst zurück. Dich tötet Gott allein. So klein die Angst. So groß die Zuversicht. Die Liebe zittert. Sie zittert selbst in einer Heldenbrust. Die meine zittert nicht. Du hältst das Wort zurück, das schlichte Wort, wo ich auf einen Schwur von dir gehofft. Worauf noch soll ich bauen? Und leistete ich den? Was bürgte dir, dass ich ihn hielte? Immer nur ich selbst, mein Wesen, wie du's kennst. Drum denke ich, du fängst, da du mit Hoffnung und Vertrauen doch enden musst, sogleich mit beiden an. Marianne! Geh. Ich kann nicht anders. Heute noch nicht. Heute nicht. Spricht so ein Weib in dem Moment, wo sie den sie liebt und wenigstens auch lieben soll. Sie kehrt nicht wieder um. Sie ließ kein Tuch zurück, das sie als Vorwand. Nein, sie kann es tragen, dass ich mit diesem Eindruck... Wohl, es sei nach Alexandria ins Grab gleich viel, doch eins zuvor. eins. Ich stell dich unters Schwert. Antonius, wenn er mich deinetwegen fallen lässt und deiner Mutter wegen tut er's nicht, soll sich betrügen. Du sollst ins Grab mir folgen. Das steht nun fest. Wenn ich nicht wiederkehre, so stirbst du. Den Befehl lasse ich zurück. Dein Schwager Josef? Ist willkommen. Ich höre, dass du gleich nach Alexandrien zu gehen denkst und wollte Abschied nehmen. Abschied? Vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Ich sah dich nie wie jetzt. Das sei dir, Bürge, dass es noch nie so mit mir stand wie jetzt. Denn was auch kommt, ich trage es. Doch die Hoffnung verlässt mich, dass was Gutes kommen kann. So wollte ich wäre blind gewesen und hätte Alexandras Heimlichkeiten nie aufgespürt. Das glaube ich dir gern. Dann hätte ich das Bildnis nicht entdeckt, das sie vom Aristobulus geheim für den Antonius malen ließ, und hätte ich ihr Botensenden an Kleopatra nicht ausgespäht und noch zuletzt den Sarg, der sie und ihren Sohn verbarg im Hafen, nicht angehalten und die Flucht verhindert. Du warst doch auch im Bade, als... Ich war's. Du rangst doch auch mit ihm. Im Anfang? Ja. Nun, denn? In meinen Armen hat der Schwindel ihn nicht erfasst. Und wäre es geschehen, so hätte ich ihn gerettet. Oder er mich mit hinabgezogen in den Grund. Ich zweifle nicht daran. Doch wirst du wissen, dass jeder, der dabei war, anders spricht. Und da der böse Zufall will, dass du ihn nicht bloß hinbegleitet, sondern auch... Mein Josef, du und ich, wir alle beide sind hart verklagt. Ich auch? Mein Schwager freilich nicht bloß, auch mein vertrauter Freund bist du. Jetzt schmeichle ich mir. Du wärst es nie gewesen, dir wäre besser. Die Verleumdung hätte kein gläubig Ohr gefunden und du würdest für eine Bluttat, die du nie begingst, auch nicht enthauptet werden. Ich? Enthauptet? Das ist ein Los, wenn ich nicht wiederkehre. Und Marianne... Aber ich bin schuldlos. Was hilft es dir? Der Schein ist gegen dich. Und sind dir nicht gesetzt, dass man dir glaubte, die vielen, vielen Dienste, die du mir erwiesen hast, in Alexandras Augen so viel Verbrechen gegen ihr Geschlecht? Wahr, wahr. Kann sie dir nicht mit einer Art von Recht dein Leben für ein anderes fordern, das sie durch deine Schuld verloren glaubt? Und wird sie es nicht durch Marianne tun? Josef, den Kopf verteidigt man. Wenn du den deinen verloren gibst? Das tue ich doch nur halb. Ich werde ihn dadurch noch zu retten suchen, dass ich ihn selbst freiwillig in den Rachen des Löwen stecke. Einmal glückt es dir. Nun, was mit mir auch werde. Dein Geschick will ich in deine eigenen Hände legen. Du warst schon stets ein Mann, sei jetzt ein König. Ich hänge dir den Purpurmantel um und reiche dir den Zepter, das Schwert. Halt's fest und gib es nur an mich zurück. Versteh ich dich? Und dass du den Besitz des Throns dir und mit ihm dein Leben sicherst, so töte Marianne, wenn du hörst, dass ich nicht wiederkehre. Marianne? Ich will nicht heucheln, Josef. Mein Rat ist gut für dich. Doch gebe ich dir ihn freilich nicht deinetwegen bloß, geradeaus. Ich kann's nicht tragen, dass sie einem anderen jemals... Das wäre mir bitter als... Sie ist zwar stolz, doch nach dem Tod und ein Antonius. Du musst mich fassen. Aber... Hör mich aus. Versprich mir denn, dass du sie töten willst, wenn sie sich selbst nicht tötet. Übereil's nicht, doch säum auch nicht zu lange. Geh zu ihr, sobald mein Bote dir meldet, dass es mit mir aus ist. Sag's ihr und sieh, ob sie zu einem Dolche greift. Ob sie was anderes tut. Versprichst du's? Ja. Ich lasse dich nicht schwören, denn man ließ noch keinen schwören, dass er eine Schlange zertreten wolle, die den Tod ihm droht. Er tut's von selbst, wenn er bei Sinnen bleibt. Und jetzt? Ich sehe dich noch. Und nicht bloß heute. Ich weiß gewiss, du kehrst wie sonst zurück. Unmöglich ist es nicht. Darum noch eins. Ich schwur jetzt etwas in Bezug auf dich. Hier steht's. Nimm dieses Blatt versiegelt hin. Du siehst, die Aufschrift lautet... An den Henker. Ich halte dir, was ich dir drin versprach. Wenn du vielleicht ein Stück von einem König erzählen wolltest, der... Dann gib mir auf, dies Blatt dem Henker selbst zu überreichen. Nun lebt sie unterm Schwert. Das wird mich spornen, zu tun, was ich noch nie getan, zu dulden, was ich noch nie geduldet, und mich trösten, wenn es umsonst geschieht. Und nun... Nach Alexandrien. Du warst bei mir verleumdet, Mariamne. Man sprach mir von Umarmungen und Küssen, die du dem brudermörderischen Gemahl gleich nach dem Mord... Mutter! Verzeih, ich hätte es nicht glauben sollen. Nicht? Nein, nimmermehr. Aus mehr als einem Grund nicht. Hättest du dem blutigen Schatten deines Bruders auch das schwesterliche Opfer einer Rache herzlos entziehen können, die du nicht durch Judiths Schwert und nicht durch Rahabs Nagel, nein, einzig durch ein Wenden deines Mundes und durch ein stilles Kreuzen deiner Arme dir nehmen und im Toten weinen solltest. Herr selbst, der Mörder, hätte nicht gewagt, sich dir zu nähern, denn du gleichst dem Toten. Du wärst ihm vorgekommen wie der Leichnam des Aristobulus, den man geschminkt. Er hätte sich schaudernd von dir abgewandt. Er tat das eine nicht, noch ich das andere. So sei! Doch nein. Vielleicht blieb dir ein Zweifel an seiner Schuld noch. Willst du den Beweis? Ich brauche ihn nicht. Du brauchst ihn. Er gilt mir nicht. Dann! Doch, ich halte den Fluch auch jetzt zurück. Es hat dich ja ein anderer schon getroffen. Du gehst noch in den Ketten einer Liebe, die niemals ruhmvoll war. Ich dächte doch, ich hätte mir den Gemahl nicht selbst gewählt. Ich hätte mich nur in das Los gefügt, das du und Hirkan über mich, die Tochter und Enkelin, mit Vorbedacht verhängt. Und dennoch... Ich erwartete von dir, dass du den Kaufpreis nicht vertändeln würdest und dass du den Herodes... Oh, ich weiß. Ich hätte mir von ihm für jeden Kuss im Voraus einen Kopf, der dir missfiel, bedingen. Und zuletzt, wenn keiner dir mehr trotzte als sein eigener, ihn zum Selbstmord bewegen. Oder auch, wenn das nicht ging, an ihm in stiller Nacht die Katzentat der Judith listig wiederholen sollen. Ich zog es vor, dem Mann ein Weib zu sein, dem du mich zugeführt. Und über ihn, die Makkabäerin, so zu vergessen, wie er den König über mich vergaß. Du schienst dich doch in Jericho auf sie noch einmal zu besinnen. Wenigstens warst du die Erste, die mit deiner Klage hervortrat, als ich selbst sie noch zurückhielt, um dich zu prüfen. War's nicht so? Wäre er in Trauerkleider nicht gekommen. Rot, dunkelrot hätte ich ihn sehen können. Die Trauerkleider, ja. Die fand er rasch. Er hatte sie vorausbestellt. Wie andere Mörder sich womöglich Wasser schöpfen, ehe sie morden. Mutter, vergiss nicht! Was? Dass du das Weib des Mörders bist? Das bist du erst geworden. Und bist es nur so lange, als du willst. Ja, bist's vielleicht, wer weiß, schon jetzt nicht mehr. Des toten Schwester aber warst du stets und wirst es bleiben. Wirst es dann sogar noch sein, wenn du... Du scheinst dazu geneigt, ins Grab ihm nachrufst. Dir ist recht geschehen. Ich bin dir Ehrfurcht schuldig und ich möchte sie nicht verletzen. Darum halte ein. Ich könnte sonst... Was könntest du? Mich fragen, wer schuld ist an der Tat. Ob der, der sie vollbrachte, weil er musste, oder die, die sie ihm abdrang. Lass den Toten ruhen. So spricht so einer, die nicht gebar. Ich trug ihn unterm Herzen und ich muss ihn rächen. Da ich ihn nicht wecken kann, dass er sich selber räche. Räch ihn denn. Doch räch ihn an dir selbst. Du weißt recht gut, dass es dein Hohepriester war und nicht der Jüngling Aristobulus, der gegen sich hervorrief, was geschah. Ich will dich nicht verklagen, mir geziemt's nicht. Ich will dafür, dass du uns ein Gespenst, ein blutiges, in die Ehekammer schicktest, von dir nicht eine Reueträne sehen. obgleich wir nie jetzt mehr zu zweien sind, und mir der Dritte so den Sinn verstört, dass ich verstumme, wenn ich reden sollte, und dass ich rede, wenn zu schweigen wäre. Ich will nicht fragen, was du rächst, ob deine Pläne oder deinen Sohn. Tu, was du willst, geh weiter, halte ein. Nur sei gewiss, dass du, wenn du Herodes zu treffen weißt, auch Mariamne triffst. Den Schwur, den ich zurückhielt, als er scheidend ihn forderte, den leiste ich jetzt. Ich sterbe, wenn er stirbt. So stirb! Und gleich! Denn... Ich verstehe dich. Und deshalb glaubtest du, ich brauchte Trost. Oh nein, du irrst. Es schreckt mich nichts. Denn dass Herodes lebt und leben wird, sagt mir mein Herz. Der Tod wirft einen Schatten. Und der fällt hier hinein. Der Vizekönig! Gewiss bewaffnet. Wie er immer ist, wenn er zu uns kommt, sei es ihm misslang durch Schmeichelei den Sinn, uns zu betören, wie er es im Anfang zu versuchen schien. Ich bin noch da! Ein seltsamer Empfang. Mein Sohn ist auch noch da. Er hat wie einst in einer Totenkiste sich versteckt. Jag ihn heraus! Ich will's dafür verzeihen, dass du das einmal ungeheißen tatst. Ich bin nicht der, der Tote wecken kann. Wohl wahr. Sonst wärst du sicher mitgezogen, um deinen Herrn, wenn ihn sein Knien und Flehen vor dem Liktorenbeil nicht schützen sollte. Er kniet und fleht? Ich kann dir zeigen, wie. Ich stand dabei, da ihn die Pharisäer verklagen wollten beim Antonius. Er hatte es statt ihrer selbst getan, vorausgeeilt ins Lager, wie er war, und sagte, als sie kamen, Punkt für Punkt die Rechnung wiederholend und ergänzend, sprecht, ob ich etwas ausließ oder nicht. Den Ausfall kennst du. Mancher von den Klägern verlor den starren Kopf, als sie nicht wichen. Er trug des Römers volle Gunst davon. Da waren beide jünger, wie sie jetzt sind. Dass ein Übermut gefiel dem anderen. Du sprichst, als wünschtest du... Ob unsere Wünsche zusammengehen, ob nicht. Was kümmert's dich? Halt du den deinen fest? Für dich ist's wichtig, dass er zurückkehrt. Meinst du? Wenn für mich, so auch für dich? Ich wüsste nicht, warum. Es gab schon einmal eine Alexandra, die eine Krone trug in Israel, die zugriff, als sie frei geworden war. Es soll bei Gott nicht an der zweiten fehlen. Solch eine Alexandra gab's einmal. Doch wer ihr Ziel erreichen will, der muss ihr Beispiel ganz befolgen, nicht nur halb. Sie söhnte sich, als sie den Thron bestieg, mit allen ihren Feinden aus. Nun hatte niemand von ihr zu fürchten, nur zu hoffen. Kein Wunder, dass sie fest saß bis zum Tod. Das finde ich kläglich. Wozu einen Zepter, wenn nicht um Hass und Liebe zu befriedigen? Die Fliegen zu verscheuchen, genügt ein Zweig. Sehr wahr ist, was du sagst. Der König hat recht gehabt. Ich muss die Tat vollbringen, und zwar an beiden. Oder sie erleiden. Ich muss mir auf das Haupt die Krone setzen, wenn ich's vorm Beil des Henkers sichern will. Ich habe sie jetzt zum letzten Mal geprüft. Und wäre nur sein Bote da, ich würde es mitleidslos den Augenblick vollziehen. Der Hauptmann Titus bietet um Gehör. Weißt du, Befürchtetes geschieht. Das Volk empört sich. Tu denn rasch, was ich befahl. Stell die Kohorte auf und drücke aus. Blut darf nicht fließen. Gut. So hau ich ein, ehe sie die Steinigung begonnen haben. Erscheinst du selbst? Sobald ich kann. Einstweilen... Wohl, ich gehe. Ein Wort noch, Josef. Warum entzogst du uns die Wache? Fehlt sie? Seit gestern Abend, ja. Weil ich's gebot. Und weil der König, als er ging, mir sagte, ich sei der Mann, der seinen Willen weiß. Warum? Ich dachte, Judas Makkabäus wäre Schutz genug für dich und deine Tochter. Im Übrigen, du weißt, wie es draußen steht. Ich brauche die Soldaten. Marianne, meinst du noch, mein Argwohn habe keinen Grund? Ich weiß nicht, doch jetzt steckt er mich an. Dies finde ich seltsam. Obgleich... Wenn aus der Wand ein Wurfspieß führe, es käme mir nicht unerwartet. Zwei Stöße und der Weg zum Thron ist frei. Denn gibt es keine Makkabäer mehr, so kommen die Herodianer dran. Ich gehe. Wohin? Fürs Erste auf die Zinne. Und dann, wohin es mir gefallen wird. Zur Zinne steht der Weg dir frei. Die Burg ist abgesperrt. So wären wir Gefangene? Ich muss dich bitten... Was erkühnst du dich? Du wirst gestatten, dass dich mein Trabant begleitet. Philo! Also, offener Krieg. Philo, du weißt Bescheid. Ja. Im schlimmsten Fall. Den warte ich ab, dann... Und mir bürgt dein Kopf. Ich gehe doch. Vielleicht ist der Soldat, obgleich ein Galiläer, zu gewinnen. Wann starb Herodes? Wann er starb? Und wie? Du musst es wissen, da du so viel wagst. Was wage ich denn? Du gibst mir Rätsel auf. Nichts, wenn du glaubst, ich finde keinen Schutz, sobald die Römer hören, dass mein Leben bedroht ist. Alles, wenn du darin irrst. Und wer bedroht dein Leben? Du. Ich? Kannst du das Gegenteil mir schwören? Du schweigst. Du hast mir keine Schwüre abzufordern. Wer so verklagt wird, leistet sie von selbst. Doch weh dir, wenn Herodes wiederkehrt. Ich sag ihm zweierlei vom ersten Kuss. Ich sag ihm, dass du sannst auf meinen Mord. Ich sag ihm, was ich schwur. Er misst nun selbst, welch Schicksal dich erwartet, wenn er kommt. Ich habe nichts zu fürchten. Weil du meinst, es sei unmöglich, dass er wiederkehrt. Wer weiß. Und wenn, ich halte meinen Schwur. Doch eher nicht, bis ich an dir mich rächte. Bis ich an dir erzittere, so mich rächte, wie er mich rächen würde. Er? Zieh doch jetzt sogleich dein Schwert. Du wagst es nicht. Ich glaub's. Verloren ist dein Spiel, seit ich's durchschaut. Vielleicht. Ich halte dich beim Wort. Du rächst dich so, ganz so, wie er dich rächen würde. Das hast du mir gelobt, vergiss es nicht. So spricht der Wahnwitz. Dass Herodes mich mehr liebt, als ich mich selber lieben kann, wird keiner, wird nicht einmal Salome, dein tückisches Weib, bezweifeln. Wenn sie mich auch eben darum doppelt hassen, wenn sie auch eben darum dir den Mordgedanken rachsüchtig eingegeben haben mag. Du irrst dich, doch gleich viel, ich hab dein Wort. Du wiederholst es noch einmal? Verruchter, welch einen Aufruhr nächtlicher Gedanken wächst du mir in der Brust und welchen Argwohn. Du sprichst, als ob Herodes selber mich zum Opfertier und dich zum Opferpriester erkoren hätte. Ist es so? Beim Abschied entfiel ihm mit Entsetzen, denke ich dran, ein dunkles Wort. Gib Antwort. Diese gebe ich, sobald es nötig ist. Sobald ich weiß, dass er... dich nicht mehr Lügen strafen kann, wenn du ihn feig und schlecht des Schrecklichsten, des maßlos Ungeheuersten verklagtest, bloß um dich selbst vor mir zu reinigen. Und wenn es wäre? Hä? Ich sag nicht, dass es ist. Doch wenn es wäre, was würde es anderes sein als die Bestätigung dessen, was du fühlst? Ich dachte nur, es könnte dir sehr schmeicheln, wenn ihm der Tod nicht halb so bitter wäre als der Gedanke, dich... Als der Gedanke, mich zurückzulassen in einer Welt, wo ein Antonius lebt. Nun ja! Ich sag nicht, dass er das gesagt. Er hat's gesagt. Er hat... Marianne! Wie habe ich mich verstrickt? So war das mehr als eine tolle Blase des Gehirns. Wie sie zuweilen aufsteigt und zerplatzt, so war's. Von jetzt erst fängt mein Leben an. Bis heute träumt ich. Macht's mir auch untersagt, hier ungemeldet einzudringen. Ich nehm's auf mich. Du, Salome? Wer sonst? Kein böser Geist. Dein Weib. Dein armes Weib. Um das du warbst, wie Jakob warb um Rahel. Und dass du nun... Verfluchte. War es dir noch nicht genug, dass du das Herz des Bruders mir abgewendet hast? Musst du mir jetzt auch den Gemahl noch rauben? Tag und Nacht denkt er an dich, als wärst du schon Witwe und ich noch weniger als das. Bei Tage folgt er auf Schritt und tritt dir nach. Bei Nacht träumt er von dir, nennt ängstlich deinen Namen und fährt aus dem Schlummer auf. Und heut sogar, wo ganz Jerusalem in Aufruhr ist, heut ist er nicht bei mir, nicht auf dem Markt, er ist bei dir. Und ihr seid allein. Die ist es sicher. So ist er selbst. Wenn noch ein Zweifel übrig blieb, so hat die blöde Eifersucht ihn jetzt erstickt. Ich war ihm nur ein Ding und weiter nichts. Ich schwöre dir, Salome. Dass ich blind bin? Nein, ich sehe. Der Sterbende, der seinen Feigenbaum abhauen ließe, weil er seine Früchte nach seinem Tode keinem anderen gönnte, der Sterbende wäre ruchlos. Und er hätte den Baum vielleicht doch selbst gepflanzt und wüsste, dass er den Dieb, dass er sogar den Mörder erquicken müsste, der ihn schüttelt. Bei mir fällt beides weg. Und doch, Das ist ein Frevel, wie es noch keinen gab. Das fühle ich. Darum trifft's mich, wie es mich trifft. Ich bin für dich nicht da, wie es scheint. Doch, doch. Du hast sogar die größte Wohltat mir erzeigt. Ich, die ich blind war, sehe jetzt. Ich sehe hell. Und das allein durch dich. Verhöhnst du mich? Auch das sollst du mir büßen, wenn nur mein Bruder wiederkehrt. Ich werde ihm alles sagen. Was? Ja, so, das tu. Und hört er drauf? Warum denn nicht? Ist das denn noch unmöglich? Hört er drauf? So nimm mein Wort, ich widerspreche dir nicht. Ich liebe mich nicht mehr genug dazu. Der König kehrt zurück! Der König! In der Stadt, schon in der Burg! Da wäre ich wieder. So, Emus, blutet's noch? Der Stein galt mir und traf dich nur, weil du gerade kamst, mir was zu sagen. Dein Kopf war diesmal deines Königs Schild. Wärst du geblieben, wo du warst? So hätte ich die Wunde nicht, doch auch nicht das Verdienst, wenn es ein solches ist. In Galiläa wird höchstens der gesteinigt, der es wagt, sich dir und mir, da ich dein Schatten bin, dein Sprachrohr oder was du immer willst, zu widersetzen. Ja, da sind sie treu, dem eigenen Vorteil nämlich. Und weil dieser mit meinem Hand in Hand geht, meinem auch. Wie sehr, das siehst du daran, dass du mich in deiner Hauptstadt findest. In der Tat, dich hier zu treffen, hätte ich nicht erwartet. Denn wenn der König fern ist, tun die Wächter den störrigen Provinzen doppelt Not. Ich grüß euch alle. Und vom Antonius soll ich euch melden, dass man einen Fluss nicht vor Gericht ziehen kann. Und einen König, in dessen Land er fließt, noch weniger, weil er ihn nicht verschütten ließ. Ich wäre längst wieder hier gewesen, doch wenn Freunde zusammenkommen, die sich selten sehen, so halten sie sich fest. Das wird auch jetzt, ich sage es euch voraus, bei mir geschehen. Du wirst mit mir die Feigen schütteln, so Emus, so wie ich dem Antonius die Muränen in Strömen von Falerne ersticken helfen und für manchen Schwank aus unserer früheren Zeit ihm das Gedächtnis auffrischen musste. Mach dich nur gefasst, mir gleichen Dienst zu leisten. Du kommst so selten, dass es scheint, als wärst du hier nicht gern. Du tust mir Unrecht, Herr. Doch hab ich Ursache, nicht zu oft zu kommen. Auch Salome ist hier. So lerntest du es endlich, dir einzubilden, wenn du Mariamnen begegnest, dass du in den Spiegel siehst und deinen eigenen Widerschein erblickst. Oft red ich's dir, wenn du ihr grolltest. Niemals gefiel der Rat dir. Nimm den Scherz nicht krumm. Man kann nichts Übles in der Stunde tun, wo man sich wieder sieht. Doch wo ist sie? Man sagte mir, sie sei bei ihrer Mutter, drum kam ich her. Sie ging, als sie vernahm, dass du dich nähertest. Sie ging? Unmöglich. Doch wohl, sie tat es, weil die Einsamkeit dem Wiedersehen ziemt. Belüg dich nur und leg den Schreck, dich auferstehen zu sehen, die Scham, an deinen Tod geglaubt zu haben, die größere, kaum Witwe mehr zu sein. Leg ihr das alles aus, als wär's die Scheu des Mägdleins, das noch keinen Mann erkannt. Nicht die Verwirrung einer Sünderin. Sie ging aus Furcht. Aus Furcht? Sieh um dich her, wir sind hier nicht allein. Das ist mir recht! Bringe ich vor Zeugen meine Klage an, so wird sie umso sicherer gehört und umso schwerer unterdrückt. Du stellst dich zwischen mich und sie? Nimm dich in Acht. Du kannst zertreten werden. Diesmal nicht. Obgleich ich weiß, was dir die Schwester gilt, wenn es um die Makkabäerin sich handelt. Ich bin ihr so viel schuldig, dass sie mir nichts schuldig werden kann und fühle es tief. So hat sie einen Freibrief? Jede Larve zu tragen, die ihr gut scheint, dich zu täuschen. Dann, ja, dann muss ich schweigen. Wozu spräch ich? Denn was ich dir auch sagen möchte, immer wäre deine Antwort fertig, Mummerei. Nun, diese Mummerei ist gut geglückt. Sie hat nicht mich allein, sie hat die Welt mit mir berückt und kostet dir die Ehre wie mir die Ruh. Ob du auch schwören magst, dass Josef nur getan, was er gesollt, wenn er... Sieh zu, ob es ein Mensch dir glaubt. Wenn er? Was unterdrückst du? Endige. Doch, nein, noch nicht. Ich lasse die Königin ersuchen, zu erscheinen. Ist es nicht, als wäre die ganze Welt von Spinnen rein und alle nisteten in meinem Hause, um, wenn einmal für mich der blaue Himmel zu sehen ist, ihn gleich mir zu verhängen? Weißt du, was du gewagt hast? Weißt du, Salome, ich freute mich. Verstehst du das? Marianne. Was befiehlt der König? Der König ließ mich rufen, ihn zu grüßen. Ich grüße ihn. Da ist das Werk vollbracht. Man wollte dich verklagen. Ehe ich noch die Klage angehört, ließ ich dich bitten, hierher zu kommen. Aber wahrlich nicht, dass du dich gegen sie verteidigtest, nur weil ich glaube, dass sie in sich selbst ersticken wird vor deiner Gegenwart. Um das zu hindern, sollte ich wieder gehen. Was hat dich denn im Tiefsten so verwandelt? Du hast doch, als ich schied, ein Lebewohl für mich gehabt. Dies deucht mir, gab mir Anspruch auf dein Willkommen. Und du weigerst das. Du trittst zurück, wenn ich mich nähern will. So ist dir meine Wiederkunft verhasst. Wie sollte sie? Sie gibt mir ja das Leben zurück. Das Leben? Welch ein Wort ist dies? Du wirst nicht leugnen, dass du mich verstehst. Kann sie es denn wissen? Lass uns allein. So feig. Und auch, wie nenne ich's nur, ob ihm sein Weib ins Grab freiwillig folgt, ob sie des Henkers Hand hinunterstößt, ihm gleich, wenn sie nur wirklich stirbt. Er lässt zum Opfertod ihr nicht einmal die Zeit. Sie weiß es. Ist Antonius denn ein Mensch, wie ich bisher geglaubt? Ein Mensch wie du? Oder ein Dämon, wie du glauben musst, da du verzweifelst, ob in meinem Busen noch ein Gefühl von Pflicht, ein Rest von Stolz ihm widerstehen würde, wenn er triefend von deinem Blut als Freier vor mich träte und mich bestürmte, ihm die Zeit zu kürzen, die die Ägypterin ihm übrig lässt. Übrig lässt? Er müsste dich ja doch getötet haben, ehe er werben könnte. Und wenn du selbst dich denn, ich hätte es nie gedacht, allein ich seh's, so nichtig fühlst, dass du verzagst in deines Weibes Herzen durch deines Männerwertes Vollgehalt, ihn aufzuwägen. Was berechtigt dich, mich so gering zu achten, dass du fürchtest, ich wiese selbst den Mörder nicht zurück? Um welchen Preis erfuhrst du dies Geheimnis? Wohlfeil war es nicht, mir stand ein Kopf zum Pfand. Frage den, der mir's verriet, was er empfangen hat. Von mir erwarte keine Antwort mehr. Ich zeig dir gleich, wie ich ihn fragen will. Soemus! Ist mein Schwager Josef draußen? Er harrt mit Samias. Führ ihn hinweg. Ich gab ihm einen Brief. Er soll den Brief alsbald bestellen. Du begleitest ihn und sorgst, dass alles treu vollzogen wird, was dieser Brief befiehlt. Es soll geschehen. Was du auch ahnen, denken, wissen magst. Du hast mich doch misskannt. Dem Brudermord hast du das Siegel der Notwendigkeit zwar aufgedrückt, doch es gelingt dir nie, mit diesem Siegel auch den Mord an mir zu stempeln. Der wird bleiben, was er ist, ein Frevel, den man höchstens wiederholen, doch nun und nimmer überbieten kann. Ich würde nicht den Mut zur Antwort haben, wenn ich, was ich auch immer wagen mochte, des Ausgangs nicht gewiss gewesen wäre. Das war ich aber. Und ich war es nur, weil ich mein Alles auf das Spiel gesetzt. Weißt du, was meine harrte, als ich ging? Kein Zweikampf und noch minder ein Gericht, ein launischer Tyrann, vor dem ich mich verleugnen sollte, aber sicher nicht verleugnet hätte, wenn... Ich dachte, dein, nun knirscht ich nicht einmal. Und was er auch dem Mann und König in mir bieten mochte, von Schmaus zu Schmaus mich schleppend und den Freispruch mir doch unheimlich schweigend vorenthaltend, geduldig wie ein Sklave nahm ich's hin. Du sprichst umsonst. Du hast in mir die Menschheit geschändet. Meinen Schmerz muss jeder teilen, der Mensch ist wie ich selbst. Er braucht mir nicht verwandt. Er braucht nicht Weib zu sein wie ich. Ein Leben hat jedermann. Und keiner will das Leben sich nehmen lassen, als von Gott allein, der es gegeben hat. Solch einen Frevel verdammt das ganze menschliche Geschlecht. Verdammt das Schicksal, das ihn zwar beginnen, doch nicht gelingen ließ. Verdammst du selbst. Und wenn der Mensch in mir so tief durch dich gekränkt ist, sprich, was soll das Weib empfinden? Wie steh ich jetzt zu dir und du zu mir? Herodes! Herodes! Meinen Gatten sehe ich von hinnen führen. Er beschwört mich, dich um Erbarmung anzuflehen. Dein Gatte stirbt. Ehe er gerichtet wurde? Nimmermehr. Er ist gerichtet durch sich selbst. Er hatte den Brief, der ihn zum Tod verdammt, in Händen, ehe er sich gegen mich verging. Er wusste, welch eine Strafe ihn erwartete, wenn er es tat. Weißt du das denn gewiss? Ich habe ihn verklagt. Ich glaubte es mit Recht zu tun. Ich hatte Grund dazu. Dass er sie liebte, war offenbar. Er hatte ja für mich nicht einen Blick mehr, keinen Händedruck. Er war bei Tage um sie, wann er konnte. Und nachts verrieten seine Träume mir, wie sehr sie ihn beschäftigte. Das alles ist wahr und mehr. Doch folgt aus diesem allen noch nicht, dass sie ihn wieder lieben musste. Noch weniger, dass sie... oh nein. Mich riss die Eifersucht dahin. Vergib. Jetzt kann ich nichts entschuldigen. Und wenn ich den Tod ihm geben lasse, ohne ihn vorher zu hören, so geschieht zwar mit, weil ich dir zeigen will, dass ich von dir nicht niedrig denke und das rasche Wort, das mir im ersten Zorn entfiel, bereue, doch mehr noch, weil ich weiß, dass er mir nichts zu sagen haben kann. Gib dich zufrieden, Schwester. Dein Gatte hat mich fürchterlich betrogen. Und die? Nicht so, wie du es meinst. Nicht so? Wie denn? Sie willst du retten? Wenn mein Gatte dich fürchterlich betrog, so tat sie's auch. Denn wahr ist, was ich sagte. Und ein jeder soll's wissen, der es noch nicht weiß. Bei allem, was mir heilig ist. So nenne mir sein Verbrechen, wenn es das nicht war. Wollte ich es nennen, würde ich's vergrößern. Ich hatte ihm ein Geheimnis anvertraut. Meinst du, dass du mich täuschen kannst? Du glaubst an alles, was ich sagte. Doch du bist zu schwach, um deine Liebe zu ersticken. Und ziehst es vor, die Schande zu verhüllen, die du nicht tilgen magst. Doch wenn du mich, die Schwester, nicht wie meinen Gatten tötest, so wird dir das misslingen. Er ist tot. Tot. Na, Janne, nun kannst du schwören, was du willst. Er wird nicht widersprechen. Folg ihr nach und such sie zu begütigen. Den, der mich ermorden wollte, hätte ich wohl nicht gebeten. Dennoch schaudere ich, dass mir nicht einmal Zeit blieb, es zu tun. Er musste doch daran. Im nächsten Krieg hätte er den Platz des Urias bekommen. Und dennoch reut mich diese Eile jetzt. Mich schickt Antonius. So weiß ich auch, was du mir bringst. Ich soll mich fertig machen, der große Kampf, von dem er sprach, beginnt. Octavianus hat nach Afrika sich eingeschifft. Ihm eilt Antonius entgegen, mit Kleopatra vereint, um gleich bei Actium ihn zu empfangen. Und ich, Herodes, soll der Dritte sein. Er braucht dich nicht bei Actium. Er will, dass du die Araber, die sich empörten, verhindern sollst, dem Feind sich anzuschließen. Das ist der Dienst, den er von dir verlangt. Er hat den Platz, wo ich ihm nützen kann, mir anzuweisen. Wie mein Weib sich freut. Die Hände wie zum Dankgebet gefaltet. Das ist ihr Herz. Sonst hast du nichts für mich? Nein, nichts. Marianne, dein Angesicht hat sich erheitert. Hoffe nicht zu viel. Man stirbt nicht stets in einem Krieg. Aus manchem kehrt ich schon zurück. Es ist möglich, dass dein Wunsch sich nicht erfüllt und dass der Tod an mir vorübergeht. Mein Wunsch, doch wohl mein Wunsch. Halt an dich, Herz, prüf ihn, verrat dich nicht. Mag ich auch an deiner Menschheit gefrevelt haben. Das erkenne ich klar, an deiner Liebe frevelte ich nicht. Drum bettle ich denn auch bei deiner Liebe nicht um ein letztes Opfer mehr, doch hoff ich, du wirst nicht wollen, dass ich dich nur noch im Nebel sehen soll. Du wirst dafür, dass ich den Mund des Toten selbst verschloss, den deinen öffnen und es mir erklären, wie es kam, dass er den Kopf an dich verschenkte. Du wirst es tun, weil du dich selber ehrst. Weil ich mich selber ehre, tue ich's nicht. So weigerst du mir selbst, was billig ist? Was billig ist? So wäre es also billig, dass ich auf Knien vor dir niederstürzen dir schwüre, Herr, dein Knecht kam mir nicht nah. Herodes, nein. Frag deine Neugier einst, so antworte ich vielleicht. Jetzt bin ich stumm. Wäre deine Liebe groß genug gewesen, mir alles zu verzeihen, was ich aus Liebe getan, ich hätte dich niemals so gefragt. Jetzt, da ich weiß, wie klein sie ist, jetzt muss ich die Frage wiederholen. Denn die Bürgschaft, die deine Liebe mir gewährt, kann doch nicht größer sein wie deine Liebe selbst. Und eine Liebe, die das Leben höher als den Geliebten schätzt, ist mir nichts. Herodes, mäßge dich! Du hast vielleicht gerade jetzt dein Schicksal in den Händen und kannst es wenden, wie es dir gefällt. Für jeden Menschen kommt der Augenblick, in dem der Lenker seines Sterns ihm selbst die Zügel übergibt. Nur das ist schlimm, dass er den Augenblick nicht kennt, dass jeder es sein kann, der vorüberrollt. Mir ahnt, für dich ist's dieser. Darum halte ein. Ich fürchte sehr, du ahnst nur halb das Rechte. Der Wendepunkt ist da. Allein für dich. Denn ich, was will ich denn? Doch nur ein Mittel, womit ich böse Träume scheuchen kann. Ich will dich nicht verstehen. Wer schweigt wie du, weckt den Verdacht, dass er die Wahrheit nicht zu sagen wagt und doch nicht lügen will. Nicht weiter. Nein, nicht weiter. Lebe wohl. Ich werde dir nicht wieder so wie heute den Gruß entpressen. Nein, es wird nicht wieder vonnöten sein. Lenk ewiger sein Herz. Ich hatte mir ja den Brudermord verziehen. Ich war bereit, ihm in den Tod zu folgen. Ich bin es noch. Vermag ein Mensch denn mehr? Du tatest, was du nie noch tatst. Du wälztest das Rad der Zeit zurück. Es steht noch einmal, wie es vorher stand. Lass ihn anders denn jetzt handeln. So vergesse ich, was geschehen. Sehe ich dich noch? Wenn du mich kommen siehst, so ruf nach Ketten. Das sei dir Beweis, dass ich verrückt geworden bin. Du wirst dies Wort bereuen. Halt an dich, Herz. Leb wohl. Wahr ist's. Ich ging zu weit. Das sagte ich mir unterwegs schon selbst. Doch war nicht minder. Wenn sie mich liebte, würde sie es verzeihen. Drum kann ich ihr nicht mehr vertrauen wie sonst. Das ist gewiss. Doch muss es darum auch sogleich gewiss sein, dass sie mich betrog? Die Bürgschaft, die in ihrer Liebe lag, ist weggefallen. Aber eine zweite liegt noch in ihrem Stolz und wird ein Stolz, der es verschmäht, sich zu verteidigen, es nicht noch mehr verschmähen, sich zu beflecken? Wie es auch kam, so kam es nicht. Vielleicht fraß das Geheimnis wie verschlucktes Feuer von selbst sich bei ihm durch. Vielleicht verriet er's, weil er mich für verloren hielt und nun mit Alexandra sich versöhnen wollte, bevor die Kunde kam. Drum prüf ich sie. Soemus kam zur rechten Zeit. Er ist ein Mann, der, wäre ich selbst nicht auf der Welt dastünde, wo ich stehe. Wie treu er denkt, wie eifrig er mir dient, beweist sein Kommen. Ihm gebe ich jetzt den Auftrag. Dass sie nichts aus ihm herauslockt, weiß ich, wenn sie ihn auf Menschenart versucht. Verrät er mich, so zahlt sie einen Preis, der Salome, dann hast du recht gehabt. Es gilt die Probe. Bist du's, Soemus? Verzeiht. Ich wollte dich eben rufen lassen. Das wäre zum ersten Mal geschehen. Jawohl. Du wichst mir aus bisher. Hast du mich denn gesucht? Und hast du was an mich zu suchen? Sieh mich als deinen treuesten Diener an. Das tat ich, doch ich tu's nicht mehr. Nicht mehr? Wie kannst du dem Pharisäer, den Herodes gefangen setzen ließ, den Kerker öffnen? Ist er noch König oder ist er's nicht? Die Antwort ist so leicht nicht, wie du glaubst. Fällt sie dir schwer, so wirst du's büßen müssen. Du weißt noch nichts von der verlorenen Schlacht. Die Schlacht bei Actium? Sie wäre verloren? Antonius fiel von seiner eigenen Hand. Dem Hauptmann Titus war das so gemeldet. Dann hat der Tod auf lange Zeit sein Teil. Und jedes Haupt steht fester, als es stand, ehe das geschah. Du kennst, wie es scheint, Octavianus nicht. Der wird den Tod nicht fragen, ob ihn ekle. Er wird ihm aus den Freunden des Antonius noch eine Mahlzeit richten. Und auch die wird nicht ganz arm an leckeren Bissen sein. Gilt das, Herodes? Nun, wenn er das hält, was er sich vornahm. Wer wagt zu zweifeln? So ist er auch verloren. Oder arg hat man Octavian beleidigt, als man die große Schlechterei nach Cäsars Tod auf seine Rechnung setzte. Dass du fest an diesen Ausgang glaubst, dass du Herodes schon zu den Toten zählst, ist klar genug. Es schaudert mir, ich will es dir gestehen vor deiner Zuversicht. Du bist kein Tor. Doch, wie's auch stehen möge, immer bin ich selbst noch da. Und ich will dir zeigen, dass ich ihm auch im Tode noch gehorsam zu schaffen weiß. Es soll nicht ein Befehl, den er gegeben, unvollzogen bleiben. Das soll sein Totenopfer sein. Nicht einer? Soll ich auch dich, damit das Totenopfer, das du zu bringen denkst, vollkommen sei, soll ich auch dich mit meinem Schwert durchstoßen? Ich habe auch dazu den Befehl von ihm. Auch du? So ist das Ende da. Ein Ende, das auch den Anfang verschlingt und alles. Die Vergangenheit löst wie die Zukunft sich in nichts mehr auf. Ich hatte nichts. Ich habe nichts. Ich werde nichts haben. War denn je ein Mensch so arm? Hey, Diener! Schließt die Prunkgemächer auf und ladet alles ein, was jubeln mag. Steckt alle Kerzen an, die brennen wollen. Pflückt alle Blumen ab, die noch nicht welken. Es ist nicht nötig, das, was übrig bleibt. Drum spart mir nichts. Herodes, zittere jetzt. Und wenn du niemals noch gezittert hast. Ich fühle deinen Schmerz wie du. Dein Mitleid erlasse ich dir. Du bist kein Henkersknecht. Ich darf nicht zweifeln, denn du hast's gezeigt. Doch das verkenne ich nicht. Wärst du der Mann gewesen, der du schienst, so hätte Gott dein Wunder tun. So hätte er der Luft die Zunge, die ihr mangelt, leihen müssen. Das sah er gleich voraus, als er dich schuf. Drum macht er zu der Heuchler erstem dich. Der bin ich nicht. Ich war Herodes Freund. Ich war sein Waffenbruder und Gefährte, ehe er den Thron bestieg. Ich war sein Diener, sein treuster Diener, seit er König ist. Doch war ich's nur, solange er in mir den Mann zu ehren wusste und den Menschen, wie ich in ihm den Helden und den Herrn. Das tat er, bis er, heuchlerisch die Augen zum ersten Mal unwürdig niederschlagend, den Blutbefehl mir gab, durch den er mich herzlos wie dich dem sicheren Tode weihte. Da hatte ich den Beweis, was ich ihm galt. Ich bitte dir ab. Du stehst zu ihm wie ich. Du bist wie ich in deinem Heiligsten gekränkt, wie ich zum Ding herabgesetzt. Er ist ein Freund, wie er ein Gatte ist. Komm auf mein Fest. Was soll das heißen? Was das heißen soll? Der König kehrt zurück. Und das noch heute. Meinst du? Wie kannst du fragen? Gibt's dir wohl noch einen anderen Grund für solch ein Fest? Gib dich auf einen neuen Bückling ein. Es hieß ja aber... Lug und Trug. Wie immer, wenn's hieß, ihm sei was Schlimmes widerfahren. Ganz natürlich. Da es so viele gibt, die ihm das Schlimme wünschen. Wird getanzt in einem Haus, wo man um Tote klagt? Da wird ihm bald viel Blut vergossen werden. Die Kerker stecken seit dem Aufruhr voll. Still, die Königin mit Alexandra. Wie meinst du das? Ein Wort noch. So willst du dich nicht zu den Römern flüchten? Wozu nur? Um das Leben dir zu sichern. Das Leben? Freilich. Das muss man sich sichern. Der Schmerz hat keinen Stachel ohne das. So gib der Stunde wenigstens ihr Recht. Du gibst ein Fest. So zeig auch deinen Gästen ein festliches Gesicht, wie sich's gebührt. Ich bin kein Instrument und keine Kerze. Ich soll nicht klingen und ich soll nicht leuchten. Drum nehmt mich, wie ich bin. Nein, tut es nicht. Treibt mich das Beil für meinen Hals zu wetzen. Was rede ich? Treibt mich, dass ich mit euch juble. Suebus, auf! Du, Salome, willkommen vor allem mir, trotz deiner Trauerkleider. Das hätte ich kaum gehofft. Ich muss ja wohl, wenn ich erfahren will, wie es steht. Ich werde zu einem Fest geladen, doch man sagt mir nicht, warum das Fest gegeben wird. Zwar kann ich's ahnen, doch ich muss es wissen. Nicht wahr? Herodes kehrt zurück. Ich frage nicht meinetwegen. Doch du weißt, Herodes hat noch eine Mutter. Die bangt um ihren Sohn und härmt sich ab. Gib ihr den Trost, nach dem ihr Herz verlangt. Ich hab für seine Mutter keinen Trost. Du hast Herodes heute nicht zu erwarten? Nichts weniger. Ich hörte, er sei tot. Und feierst dieses Fest? Weil ich noch lebe. Soll man sich denn nicht freuen, dass man noch lebt? Ich glaub dir nicht. Viel Dank für deinen Zweifel. Dann, Marianne, hör ein ernstes Wort. Ich hab dich stets gehasst, doch immer blieb mir ein Zweifel, ob es auch mit Recht geschah. Und reuig habe ich oft mich dir genähert, um... mich zu küssen. Einmal tatst du's gar. Jetzt aber sehe ich, du bist... schlecht genug, dich stehen zu lassen und mich in die Schar zu mischen, welche dort den Tanz beginnt. Suemus! Königin! Reich mir den Arm! Ich kann's euch nicht verwehren, Königin. So hat Herodes mich ganz gewiss gesehen, als er dir den blutigen Befehl gab. Wunderbar! Es ist nun wirklich... alles so gekommen. Titus, du siehst, wie meine Tochter trauert. Sie hat wohl neue Botschaft von Herodes. Die Botschaft, dass es mit ihm aus ist, ja. Sie tanzt. Als wäre sie statt Witwe Braut. Titus, sie trug bis heute eine Maske. Und merk dir das, sie tat es nicht allein. Sehr gut für sie. Dann bleibt sie, was sie ist. Gehört sie zu den Feinden des Herodes, so wird sie nicht mit seinen Freunden büßen. Um das zu zeigen, gibt sie ja dies Fest. Ich sehe sie. Sie tanzt noch fort. Doch scheint's ihr nicht ganz leicht zu sein. Sie müsst erglühen, doch sie erbleicht. als ob sie in Gedanken was anderes täte und nur unwillkürlich dem Reigen folgte. Nun, auch diese Judith hat wohl nicht ohne Angst ihr Werk vollbracht. Und die da muss den letzten Kuss des Mannes, den sie ihr jetzt vor mir so feierlich verleugnet, noch auf ihrer Lippe fühlen. Auch sah sie ihn ja noch nicht tot. Ich sprach mit Titus. So habe ich mich ja schon im Traum gesehen. Was hast du denn? Ich sah mein ganzes Leben. Erst erschien ich als Kind, von zartem Rosenlicht umflossen, das immer röter, immer dunkler ward. Da waren mir die eigenen Züge fremd. Und bei der dritten Wandlung erst erkannte ich mich in dem gar zu jungen Angesicht. Nun kam die Jungfrau. Und der Augenblick, wo mich Herodes in den Blumengarten begleitete und schmeichelnd zu mir sprach: So schön ist keine, dass sie deine Hand nicht pflücken dürfte. Er sei verflucht, dass er es so ganz vergaß. Nun ward's unheimlich. Es trübte sich der helle Spiegel wieder. Das Licht ward aschenfarbig. Und ich selbst, die kurz zuvor noch blühende, so bleich, als hätte ich unter diesem Prachtgewand schon längst aus allen Adern still geblutet. Ein Schauder packte mich. Ich rief: Jetzt komm ich als Geripp. Und das will ich nicht sehen. Der König kommt zurück. Der Tod ist unter uns. Marianne! Zieh das Schwert! Reich mir den Giftpokal! Du bist der Tod! Der Tod umarmt und küsst mit Schwert und Gift! Was soll das heißen? 1000 Kerzen riefen mir aus der Ferne durch die Nacht schon zu. Dein Bote ward nicht von den Arabern ergriffen. Er kam an, du wirst erwartet. Und jetzt? Die Kerzen haben dich betrogen. Hier ward gejubelt über deinen Tod. Dein Bote kam nicht an und deine Mutter zerriss schon ihr Gewand um dich. Titus, ist das wahr? So ist's. Hier war kein Mensch darauf gefasst, ich selbst nicht einmal ganz, dass du noch vor der Schlacht bei Actium den Antonius verlassen und, wie es die Klugheit freilich riet, zum Cäsar hinübergehen würdest. Dass du's tatest, beweist mir deine Wiederkunft. Nun wohl, ich wünsch dir Glück. Ich zog hinunter nach Arabien, wie mir's Antonius geboten hatte, allein. Ich fand dort keinen Feind. Nun machte ich mich auf nach Actium, und meine Schuld war es nicht, wenn ich zu spät kam. Er war schon tot, als ich erschien. Nun tat ihm der Freund nicht weiter Not, und ich begab mich zum Octavian. Ich zog mein Schwert und sprach: Dies wollte ich brauchen gegen dich. Ich hätte es vielleicht mit deinem eigenen Blut gefärbt, wenn es hier noch besser stünde. Das ist aus. Jetzt senke ich's vor dir und lege es ab. Und er? Er sprach: Wo hast du deine Krone? Ich setz noch einen Edelstein hinein, nimm die Provinz hin, die dir fehlt bis heute. Du sollst es nur an meiner Großmut fühlen, dass ich der Sieger bin, nicht Marcanton. Das hätte ich nie gedacht. Auch preis ich nichts als deinen Stern. Titus, oh, preis ihn nicht. Ich war zu schwerem Werk gespart. Soemus! Verrietst du mich? Du schweigst. Ich weiß genug. Hinweg mit ihm! Ich leugne nichts. Doch dass ich dich für tot hielt, magst du glauben. Jetzt tu, was dir gefällt. Und nach dem Tod hört alles auf, nicht wahr? Ah ja, mein Titus, hättest du den Mann gekannt wie ich, du würdest nicht so gelassen, nicht so ruhig dastehen. Weib, was tatst du alles, um den so weit zu bringen? Sogleich berufe ich ein Gericht. Marianne, du schweigst? Du hüllst dich noch in deinen Trotz? Ich weiß warum. Du hast noch nicht vergessen, was du mir warst. Auch jetzt noch riss ich leichter das Herz mir aus der Brust, als dich mir aus dem Herzen. Doch, ich tu's. Ich bin Gefangene? Ja. So führt mich ab. Der Tod kann mein Gemahl nicht länger sein. Ist das Gericht versammelt? Schon längst, mein König. Ihr wisst, warum ich euch berufen ließ. In tiefstem Schmerz erschienen wir vor dir. Nicht zweifelig. Mir und meinem Hause seid ihr alle eng befreundet und verwandt. Was mich trifft, trifft euch mit. Euch wird es freuen, wenn ihr die Königin, die... Schenkt mir das. Euch wird es freuen, wenn ihr sie nicht verdammen, wenn ihr anstatt nach Golgatha hinaus zurück mir in das Haus sie schicken dürft. Doch werdet ihr auch vor dem Äußersten nicht mutlos zittern, wenn es nötig wird. Denn wie ihr Glück und Unglück mit mir teilt, so teilt ihr Schmach und Ehre auch mit mir. Wohlan denn, Aaron. Königin. Uns ist ein schweres Amt. Du stehst vor deinen Richtern. Vor meinen Richtern, ja. Und auch vor euch. Erkennst du dies Gericht nicht an? Ich sehe ein höheres hier. Wenn das auf eure Fragen die Antwort mir gestattet, werde ich reden. Und schweigen werde ich, wenn es sie verwehrt. Mein Auge sieht euch kaum. Denn hinter euch stehen Geister, die mich stumm und ernst betrachten. Es sind die großen Ahnen meines Stamms. 3 Nächte sah ich sie bereits im Traum. Nun kommen sie bei Tage auch. Und wohl erkenne ich, was es heißt, dass sich der Reigen der Toten schon für mich geöffnet hat. Weswegen bin ich hier verklagt? Du habest deinen König und Gemahl betrogen. Betrogen? Wie? Unmöglich. Hat er mich nicht gefunden, wie er mich zu finden dachte? Nicht bei Tanz und Spiel? Zog ich, als ich von seinem Tode hörte, die Trauerkleider an? Vergoss ich Tränen, zerraufte ich mir das Haar? Dann hätte ich ihn betrogen. Doch ich habe es nicht getan und kann es da tun. Salome, sprich du. Ich fand sie, wie sie sagt, sie braucht sich nicht nach einem anderen Zeugen umzusehen. Doch niemals, niemals hätte ich's gedacht. Niemals gedacht? Und doch verlarvt den Henker dicht hinter mich gestellt? Das kann nicht sein. Wie ich beim Scheiden stand vor seinem Geist, so hat er mich beim Wiedersehen gefunden. Drum muss ich leugnen, dass ich ihn betrog. Sie hat mich nicht betrogen, weil sie nichts getan, als was das Vorgefühl, die Ahnung, mich fürchten ließ? Weib, Weib, dies steht dir an. Sprich nicht von Vorgefühl und Ahnung. Sprich von Furcht allein. Du zittertest vor dem, was du verdientest. Du hast das Ärgste mir zugefügt und glaubst nun, dass ich dir's erwidern, ja, dich überbieten muss. Wohlan denn, da du selbst so tief empfindest, was sich für mich geziemt, da deine Furcht mich über meine Pflicht belehrt, so will ich endlich diese heilge Pflicht erfüllen. Drum scheid ich mich auf ewig von dir ab. Antwort! Bekennst du oder tust du's nicht? Ihr seht, das Eingeständnis fehlt und auch Beweise habe ich nicht, wie ihr sie braucht. Doch setz ich euch mein innerstes Gefühl entgegen und verlange ihren Tod. Ja, ihren Tod! Ich will den Kelch des Ekels nicht leeren. Ich will nicht Tag für Tag mich mit dem Rätsel quälen, ob dieser Trotz das widerwärtigste Gesicht der Unschuld, ob die frechste Larve der Sünde ist. Ich will mich aus dem Wirbel von Hass und Liebe, ehe er mich erstickt, erretten, koste es, was es kosten mag, drum hinweg mit ihr! Sprecht ihr. Ich weiß, das Schweigen ist an mir, doch sprecht! Sprecht, sitzt nicht da wie Salomo zwischen den Müttern mit den beiden Kindern, der Fall ist klar. Ihr braucht nicht mehr zum Spruch, als was ihr seht. Ein Weib, das dastehen kann wie sie, verdient den Tod und wer sie rein von jeder Schuld? Ihr sprecht noch immer nicht. Wollt ihr vielleicht erst den Beweis, wie fest ich überzeugt bin, dass sie mich betrog? Den geb ich euch durch des Suemus Kopf und das sogleich. Dies nenne ich kein Gerücht. Bleib, Titus. Ich erkenne es an. Wer will's verwerfen, wenn ich selber nicht? Nun, Richter. Wer von euch den Spruch des Königs nicht für gerecht hält, der erhebe sich. So habt ihr alle auf den Tod erkannt. Du bist zum Tod verurteilt, Königin. Hast du noch was zu sagen? Wenn der Henker nicht zum Voraus bestellt ist und auf mich schon wartet mit dem Beil, so möchte ich vorm Tode noch mit Titus ein Gespräch. Man pflegt den Sterbenden die letzte Bitte nicht abzuschlagen. Der Henker ist noch nicht bestellt. Es sei. Nun noch ein Wort vorm Schlafen gehen, indes mein letzter Kämmerer mir das Bette macht. Ich staune, dass ein Weib mich lehren soll, wie ich als Mann dereinst zu sterben habe. Ja, Königin, unheimlich ist dein Tun, und ich verhehl's nicht, selbst dein Wesen mir. Allein ich muss den Heldensinn verehren, der dich vom Leben scheiden lässt, als schiene die schöne Welt dir auf dem letzten Gang nicht einmal mehr des flüchtigen Umblicks wert. Und dieser Mut versöhnt mich fast mit dir. Es ist kein Mut. Zwar hat man mir gesagt, dass eure finsteren Pharisäer lehren, im Tode geht das Leben erst recht an. Ich hörte nie auf sie. Und glaub es nicht. Oh nein, ich weiß, wovon ich scheiden soll. Doch fühl ich keinen Schmerz mehr. Denn zum Schmerz gehört noch Leben. und das Leben ist in mir erloschen. Ich bin längst nur noch ein Mittelding vom Menschen und vom Schatten und fass es kaum, dass ich noch sterben kann. Vernimm jetzt, was ich dir vertrauen will. Doch erst gelobe mir als Mann und Römer, dass du's verschweigst, bis ich hinunter bin. Wohl, ich gelobe es dir. So wisse denn, dass ich Herodes zwar betrog, doch anders, ganz anders als erwähnt. Ich war ihm treu, wie er sich selbst. Was schmäh ich mich, viel treuer. Er ist ja längst ein anderer, als er war. Ich glaube dir. Und wäre... Das halten, was du mir versprachst, ich zweifle nicht. Nun frag dich, was ich fühlte, als er zum zweiten Mal, denn einmal hatte ich's ihm verziehen, mich unters Schwert gestellt, als ich mir sagen musste, eher gleicht dein Schatten dir, als das verzerrte Bild, das er im tiefsten Innern von dir trägt. Das konnte ich nicht ertragen. Und ich sann, wie ich die Schande tilgen könnte, die er über mich gebracht. Da schwur ich ihm, du willst im Tode meinen Henker machen? Du sollst mein Henker werden, doch im Leben. Du sollst das Weib, das du erblicktest, töten. Und erst im Tod mich sehen, wie ich bin. Du warst auf meinem Fest. Nun, eine Larve hat dort getanzt. Und eine Larve stand heut vor Gericht. Für eine Larve wird das Beil geschliffen. Doch es trifft mich selbst. Ich stehe erschüttert. Königin, auch zeig dich nicht des Unrechts. Doch ich muss dir sagen, du hast mich selbst getäuscht. Du hast mich so mit Grauen und Abscheu durch dein Fest erfüllt, wie jetzt mit schaudernder Bewunderung. Und wenn das mir geschah, wie hätte ihm der Schein dein Wesen nicht verdunkeln sollen? Ihm, dessen Herz von Leidenschaft bewegt, so wenig wie ein aufgewühlter Strom die Dinge spiegeln konnte, wie sie sind. Drum fühle ich tiefes Mitleid, auch mit ihm. Und deine Rache finde ich zu streng. Gib mir mein Wort zurück. Und wenn du's brächest, du würdest nichts mehr ändern. Sterben kann ein Mensch den anderen lassen. Fort zu leben zwingt auch der Mächtigste den Schwächsten nicht. Und ich bin müde. Ich beneide schon den Stein. Und wenn's der Zweck des Lebens ist, dass man es hassen und den ewigen Tod ihm vorziehen lernen soll, so wurde er in mir erreicht. Ach, dass man aus Granit, aus nie zerbröckelndem, den Sarg mir hüllte und in des Meeres Abgrund ihn versenkte, damit sogar mein Staub den Elementen für alle Ewigkeit entzogen sei. Wenn ich ihm sagte, was du mir gesagt... So rief er mich um, ich zweifle nicht. Und folgte ich, so würde mir der Lohn, dass ich vor einem jeden, der mir nahte, von jetzt an schaudern und mir sagen müsste, hab Acht, das kann dein dritter Henker sein. Nein, Titus, nein, ich habe nicht gespielt. Für mich gibt's keinen Rückweg. Lass mich. Hast du mich nicht verstanden, Titus? Ist es in deinen Augen noch der Trotz, der mir den Mund verschloss? Kann ich noch leben? Kann ich mit dem noch leben, der in mir nicht einmal Gottes Ebenbild mehr ehrt? Und wenn ich dadurch, dass ich schwieg, den Tod heraufbeschworen und ihn waffnen konnte, sollt ich mein Schweigen brechen? Sollte ich erst den einen Dolch vertauschen mit dem anderen? Und wäre es mehr gewesen? Du hast recht. So will ich gehen, Herodes. Lebe wohl. Du, mein Bruder, sei mir gegrüßt. Gleich bin ich bei dir in der ewigen Nacht. Wie steht es, Joab? Es ist vollbracht. Sie starb. Jawohl. Ich aber habe jetzt ein noch viel fürchterlicheres Geschäft als der, der deinem Blut den Spruch vollzog. Ich muss dir sagen, dass sie schuldlos war. Nein, Titus. Nein. Denn wäre das, so hättest du sie nicht sterben lassen. Niemand konnte das verhindern als du selbst. Sie wollte sterben und sie musste auch. Sie hat so viel gelitten und verziehen, als sie zu leiden zu verzeihen vermochte. Ich habe in ihr Innerstes geschaut. Wer mehr verlangt, der hadre nicht mit ihr. Er hadre einzig mit den Elementen, die sich nun einmal so in ihr gemischt, dass sie nicht weiter konnte. Sie wollte ihren Tod von dir. Und rief das wüste Traumbild deiner Eifersucht, selbstmörderisch gaukelnd und uns alle täuschend, auf ihrem Feste in ein trügerisch Sein. Sie trat als Larve vor dich hin, die Larve sollte dich reizen, mit dem Schwert nach ihr zu stoßen, das tatest du und tötetest sie selbst. So sprach sie, doch sie sprach aus Rache so. Nein, so war's. Und zu Emus? Ich bin ihm auf dem Todesweg begegnet. Er trat den seinen an, als sie den ihren vollendet hatte. Er rief mir zu, jetzt sterb ich, weil ich sprach. Sonst müsste ich sterben, weil ich sprechen könnte, denn das war Josefs Los. Der schwur mir noch im Tode, dass er schuldlos sei wie ich. Das merkte ich mir. Josef. Richtete er sich auch? Tut sich die Erde auf? Gehen alle Toten hervor? Das tun sie. Nein, doch. Fürchte nichts. Es gibt schon eine, welche drunten bleibt. Sei's so. Wenn denn auch Soemus nur ein Verbrechen gegen mich beging. Josef, der ihn mit diesem schnöden Argwohn erfüllte, Josef hat ihn noch im Tode belogen, nicht? Was schweigst du jetzt? Auf Schritt und Tritt verfolgte er sie, jawohl. Doch sicher nur, um die Gelegenheit zu finden, deinen Auftrag zu vollziehen, um sie und mich zu töten. Ist das wahr? Das lügst du. In derselben Stunde, fast wo er die Maske völlig fallen ließ, hat Mariamne einen Schwur getan. Sich selbst, wenn du nicht wiederkehren solltest, den Tod zu geben. Ich verhehle es nicht, dass ich sie darum hasste. Ja. Ich weiß es auch. Es war ihr letztes Wort. Doch 1000 Jahre hätte ich's dir verschwiegen. Ich wollte sie nur reinigen, dich nicht martern. Da. Fasse dich, es trifft mich mit. Jawohl. Dich, Salome, und jeden, welcher hier wie ich des tückschen Schicksals blindes Werkzeug war. Doch ich allein verlor, was man auf Erden in Ewigkeit nicht wiedersehen wird. Und wäre meine Krone mit allen Sternen, die am Himmel flammen, besetzt, für Mariamne gäbe ich sie hin und hätte ich ihn den Erdball mit. Ja, könnte ich sie dadurch, dass ich selbst lebendig, wie ich bin, ins Grab mich legte, erlösen aus dem ihrigen Ich tät's und grübe mich mit eigenen Händen ein. Allein, ich kann es nicht. Und darum bleibe ich noch und halte fest, was ich noch hab. Das ist nicht viel, doch eine Krone ist darunter, die jetzt an Weibesstatt mir gelten soll, und wer nach der mir greift. Das tut man ja, ein Knabe tut das ja, der Wunderknabe, den die Propheten längst verkündet haben und dem jetzt gar ein Stern ins Leben leuchtet. Doch, Schicksal, du verrechnetest dich sehr, wenn du, indem du mich mit ehernem Fuß zertratest, ihm die Bahn zu ebnen glaubtest. Ich bin Soldat. Ich kämpfe selbst mit dir und beiß dich noch im Liegen in die Ferse. Aus Heidelberg hörten sie Friedrich Heppels Tragödie Herodes und Mariamne in der Funkbearbeitung von Hans Gottschalk. Die Rollen und ihre Darsteller waren Herodes, Friedrich Domin, Mariamne, Maria Wimmer, Alexandra, Frenze Roloff, Salome, Uta Rücker, Soemus, Arthur Menz, Josef, Walter Andreas Schwarz, Titus, Gerhard Just. Ferner wirkten mit Hans Gugell, Erich Krempin, Ernst Langheins, Karl Marx, Franz Rücker, Hans Simshäuser und Siegfried Wischnewski. Die Musik schrieb Hans Vogt. Ton und Technik Bernd Lossen und Gisela Arnold. Regie Walter Knaus.